HR2 Kultur. Archivschätze. Mein Name ist Christiane Kreiner. Willkommen zu den Archivschätzen. Heute geht es um ein Theater in Frankfurt, das in diesem Jahr sein 120. Jubiläum hätte. Das Schumann-Theater war Anfang des 20. Jahrhunderts ein weltbekannter Vergnügungspalast. Varieté, Theater, Zirkus, Operettenhaus, Boxkampfarena und gelegentlich auch politische Bühne. Der opulente Jugendstilbau gegenüber des Frankfurter Hauptbahnhofs wurde im Dezember 1905 eröffnet. Gründer war der Wiener Zirkusdirektor Albert Schumann. Heute hören Sie den ersten Teil der Geschichte des Schumann-Theaters, die Jahre 1905 bis 1914 in einer Sendung aus dem Jahr 1958. Im Schumann zu Frankfurt am Main. Ein Streifzug durch die Geschichte des einst weltberühmten Varietés. Sie hören den ersten Teil der Sendereihe Im Schumann zu Frankfurt am Main, 1905 bis 1914. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe die Ehre, Sie in dieser Sendereihe durch die Geschichte des Frankfurter Schumann-Theaters führen zu dürfen. Seit jenen Märzbrandnächten des Jahres 1944, als es neben so vielem anderen, was das alte Frankfurt einst so liebenswert machte, der Vernichtung anheimfiel, hat die Main-Metropole, ich möchte sagen, hat Hessen nie aufgehört davon zu träumen, dass sein Schumann eines Tages wieder neu erstehen wird. Und nicht nur Frankfurt, nicht nur Hessen, die gesamte internationale Artistenwelt, in der der Name Schumann einen ebenso unvergänglichen Klang besitzt wie die Namen Wintergarten und Scala Berlin, Palladium London, Medrano Paris, Madison Square Garden New York. Alte Schumann-Freunde mögen sich eben während der Musik vielleicht dabei ertappt haben, dass ihre Hand in die Rocktasche wanderte und dort irgendetwas suchte. Das ist kein Wunder. Der Paso Doble Don Pedro, den wir als Themamusik wählten, ist viele Jahre das Zeichen für den Programmschluss im Schumann gewesen. Er klang er, so begann man schon nach der Garderobenmarke zu suchen, ganz automatisch. Und so ein Griff vergisst sich nicht. Und dass der Don Pedro hier so Schumann-echt aufklang, das hat seinen Grund darin, dass unser Orchester von Helmut Alexander Keller als Gast dirigiert wurde, Kapellmeister des Hauses in den Jahren 1936 bis 1942, in 6 Jahren also von insgesamt 38, die wir nun durchwandern wollen. Blenden wir zurück zu jenem 5. Dezember 1905, als ein Marsch aus Richard Wagners Tannhäuser das erste Schumann-Programm eröffnete. Albert-Schumann-Theater, Frankfurt Bahnhofsplatz. Dienstag, den 5. Dezember, abends 7:30 Uhr. Eröffnungsvorstellung mit einem phänomenalen Spezialitätenprogramm allerersten Ranges. So hatte man es in den vorhergehenden Tagen und am Morgen des Eröffnungstages im Anzeigenteil der Zeitungen lesen können. So stand es auch auf aber 100 Plakaten, die über die ganze Stadt verteilt angeschlagen waren. Und so verhießen es die abertausend Handzettel, die ausgegeben worden waren. Dabei hätte es einer solchen Propaganda gar nicht mehr bedurft, denn seit 14 Monaten fieberte Frankfurt diesem Tag entgegen. Und so war es kein Wunder, dass das Theater schon vorher bis zum letzten der 5000 Plätze ausverkauft war. Wer zu spät gekommen war, der wollte wenigstens von außen ein wenig von diesem festlichen Augenblick erleben. Trotz der Kälte sammelten sich die Schaulustigen schon am frühen Nachmittag vor dem Monumentalbau. und als es dämmerte, hätte auf dem ganzen Bahnhofsplatz kein Apfel mehr zu Boden fallen können. Minutenlanger Beifall prasselte auf, als mit Einbruch der Dunkelheit die Innen- und Außenbeleuchtung eingeschaltet wurde. In weißem Sandstein ausgeführt, glich das Schumann unter dem Schein von über 5000 Glühbirnen einem orientalischen Märchenpalast. Fast 2 Stunden vor der Vorstellung begann die Auffahrt der Gäste. Hätte jede Kutsche, jeder 2- und 4-Spänner, es gab zwar auch schon einige Automobile in Frankfurt, aber die hätte jeder traditionsbewusste Frankfurter bei einem solchen Anlass noch als störend empfunden, hätte jeder Wagen ein Schild mit sich geführt, das das Vermögen der darin Fahrenden ausgewiesen hätte, man wäre ohne weiteres auf ein paar hundert Millionen gekommen, die da heranfuhren. Die Eröffnung des Schumann war ein gesellschaftliches Ereignis. Auch die sogenannten Spitzen der Behörden wohnten bei. Unter ihnen unser Herr Oberbürgermeister, wusste die Frankfurter Zeitung am nächsten Tag zu berichten und fügte mit wertbewusstem Bürgerstolz hinzu, dem man in geziemender Weise als dem Ersten eines großen Gemeinwesens, das die Selbstverwaltung erhalten, erstreben und erweitern soll, einen Platz in der Fürstenloge eingeräumt hatte. Was in über 3 Stunden als Eröffnungsprogramm abrollte, das konnte nur zum allerkühnsten Optimismus Anlass geben. Opernsängerin Gilda Gustalla gab sich, oh nein, hatte die Ehre, als erste Künstlerin das Programm zu eröffnen. 3 Schwestern Ernesto entfalteten eine tänzerische Delikatesse auf dem Doppeldraht. Die Obersteirer, 6 Damen und 6 Herren, produzierten sich auf echt bayerisch. Die Verwandlungssoubrette Mademoiselle Aurora Castiglia ihrerseits spanisch, italienisch und französisch. Und nach dem Cray und McCarthy, 2 australische Grotesk-Akrobaten, das Haus zu Jubelstürmen hingerissen hatten und es bei den 4 Jukens, tollkühnen Luftrecturnern, wieder in atemloser Spannung erstarrt war, ging es in die Pause und in das über und über mit Blumen geschmückte Gala-Foyer. Und mit den Worten: Der Eindruck, den dieser vornehme Raum hinterließ, war hervorragend. Hervorragender indes die Eindrücke an Manschetten und Hühneraugen, machte sich andern Tags unser Chronist jene Luft, die ihm im Gedränge abhanden gekommen war. Mit den Gebrüdern Wille, weltberühmten Kopfequilibristen, dem Sachsen Bernhard Mörbitz, einem beliebten Gesangshumoristen, und einem Gastspiel des populärsten amerikanischen Komikers Billy Reeves und seiner Truppe in einem Originalsketch Ein Abend in einem amerikanischen Tingeltangel, damit war auch der 2. Teil des Eröffnungsprogramms überreich beschickt. Ein paar lustige Filmszenen am Schluss konnten dann nur noch eine Draufgabe sein. Lieber Herr Direktor, seht, ließ sich am Ende Frankfurts großer Oberbürgermeister Franz Adickes vernehmen. Das war das Wunderbarste, was ich bisher erlebt habe. Ich kann nur sagen, dass mit dem Schumann-Theater unser Frankfurt erst wirklich Großstadt geworden ist. Ein Zufall hatte es gefügt, dass just an dem Tage, da das Schumann eröffnet wurde, das vorläufige Ergebnis der Volkszählung bekannt gegeben wurde. Frankfurts Bevölkerung hat innerhalb der letzten 5 Jahre um 16,6% zugenommen. Gegenüber 288.989 im Jahre 1900 leben jetzt 336.985 Einwohner in unserer Stadt. Albert Schumann hatte also nicht schlecht kalkuliert, als er die stetig wachsende Main-Metropole zur Stadt eines Zirkus-Kolossalbaus machte, wie er einzig in der Welt stand. Neben Frankfurt hatten noch Berlin und Kopenhagen zur Debatte gestanden. Die 4-Millionen-Stadt war ausgeschieden, da der Konkurrent Ernst Renz hier bereits einen massiven Zirkusbau hatte errichten lassen. Zwar war dieser nach dem Tode von Renz noch im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts in den Besitz Schumanns gekommen, aber inzwischen besaß auch Paul Busch in Berlin einen Zirkusmassivbau und mit ihm stritt sich Schumann genauso heftig wie einst mit Renz um die Ehre, den größten Zirkus der Welt zu haben. Kopenhagen war endlich zugunsten Frankfurts fallen gelassen worden, weil Albert Schumann die Zirkusfreudigkeit der Frankfurter schon schätzen lernte, als sie ihm bei seinen regelmäßigen Gastspielen in einem Holzbau zugejubelt hatten. An der gleichen Stelle nun wurde am 20. September 1904 der erste Spatenstich zu dem neuen Bau getan, der in der Rekordzeit von 14 Monaten aufgezogen wurde und blanke 2,5 Millionen Goldmark kostete, nimmt man den Grunderwerb hinzu, sogar 4 Millionen. Der Monumentalbau, als Gegenstück zum Frankfurter Hauptbahnhof gedacht, der damals als der schönste in Deutschland galt, erweckte weltweites Interesse. Schon während der Bauzeit erschienen in allen großen Zeitungen des In- und Auslandes ausführliche Berichte, vor allem über das technische Raffinement. Ist in Sonderheiter Innenraum so eingerichtet, dass sowohl Manegen wie Bühnenvorstellungen möglich sind. Die Manege ist versenkbar, einmal um die geplanten Wasserpantomimen zu ermöglichen, für die ein eigener Wassergraben installiert wurde. Zum anderen, um bei Bedarf für die Parkettbestuhlung Platz zu schaffen. Das ganze Areal ist unterkellert. Hier befinden sich die Räume für einen eigenen Kostüm- und Dekorationsfundus, sowie durchweg gekachelte Stallungen für rund 150 Pferde. Um das Wahrzeichen des Schumann aber begab sich folgende Geschichte. Nun, großer Meister, was haben Sie sich einfallen lassen? Lassen Sie sehen. Ich habe an zwei feurige Pferde gedacht, die von einem Mann gebändigt werden. Eine ausgezeichnete Idee. Hier ist die Skizze. Wissen Sie, dass der Mann, so wie Sie ihn gezeichnet haben, im nächsten Augenblick von den Pferden zerquetscht und zu Tode geschleift werden wird? Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wie es richtig ist. Tja, und dann ging Albert Schumann mit dem Bildhauer Ophüls in die Manege und zeigte ihm mit zwei seiner herrlichsten Pferde die Haltung, in der allein ein Mann in der Lage ist, zwei aufsteigende Rösser zu bändigen. Ophüls machte sich eine Skizze, und bald hiefte man das über dem Modell in Kupfer getriebene Wahrzeichen des Schumann hinauf zwischen die beiden Türme. Drei Große der internationalen Zirkus- und Varieté-Welt sind mit der Gründung des Frankfurter Schumann und seiner klassischen Blütezeit verbunden. Neben Albert Schumann, dem preußischen Kommissionsrat und Träger des Kronenordens, der Kommissionsrat Julius Seth, eine schulemachende Persönlichkeit unter den Raubtierdompteuren seiner Zeit, und Joseph Henry Hodges, der sich als umjubelter Jongleur zu Pferde Joe Hodgini nannte. Albert Schumann war der größte Pferdemensch unseres Jahrhunderts. Weltberühmt waren seine Massendressuren, bei denen mitunter 200 Pferde auf einmal in der Manege sich tummelten. Sie tanzten, sprangen, durcheinander und nebeneinander liefen. Eben all das taten, was man noch heute an Pferdedressuren in der Manege sieht. Unvergessen jedem, der es sah, zum Beispiel sein Karussell. Auf den stufenförmig versetzten Bahnen eines Kegels kreisten Bahn für Bahn jeweils im Gegenlauf 150 Pferde aller Rassen und Größe. Auf der oberen Plattform stand Albert Schumann, das Ganze dirigierend, währenddessen ein Pony neben ihm auf der Hinterhand tanzte. Unvergessen auch sein Champagnerpferd, das zwischen 20 eng nebeneinander stehenden Flaschen hohe Schule produzierte, ohne auch nur eine zu berühren, geschweige denn umzustoßen. Sein Schaukelpferd, sein Tanzpferd, sein Bettpferd. Im Schumann-Theater sah in Frankfurt zum ersten Mal bei einem dreimonatigen Gastspiel des Zirkus Schumann im Sommer 1906. Durch ein Spalier von 100 prächtig uniformierten Bediensteten ritt der damals 48-jährige Zirkuskönig in die Manege und eröffnete die Vorstellung damit, dass er vom Pferd aus mit einem einzigen Schlag seiner meterlangen Peitsche einen Apfel in zwei gleiche Hälften teilte. Die große, schlanke, unerhört vornehme Reiterfigur Albert Schumanns wird nur noch den Älteren in Erinnerung sein. 1918 schon zog er sich ins Privatleben zurück, der einzige der drei Gründer mit einem gesicherten Lebensabend. Bereits 1913 hatte der Bau am Frankfurter Hauptbahnhof sein letztes Gastspiel gesehen. Mehr dagegen dürften es sein, die noch den breitschultrigen Riesen Julius Seth erlebt haben. Bis in die 30er Jahre hinein war er an der Geschäftsleitung des Schumann-Theaters beteiligt. Aber als er 1940 starb, musste die Stadt die Begräbniskosten für den einstigen Millionär übernehmen. 42 Jahre alt war er, als er Direktor des Schumann-Theaters wurde. Bis dahin hat er den Kontinent als Raubtierdompteur bereist und einen Namen erworben, der ihn noch heute neben Richard Savade, Willi Peters und Heinrich Meermann, dem Schwager des alten Hagenbeck, als einen Klassiker der Dompteurkunst ausweist. Dabei war ihm das gewiss nicht an der Wiege gesungen worden, denn die in Holstein beheimateten Seths waren eine alte Seefahrerfamilie. Seit Menschengedenken fuhren sie gen Grönland auf Seehunde, Robben und Walfische. Bei Hagenbeck hatte er als Eleve begonnen. Ein Jahr später ging er mit 5 Löwen und einer Ulmer Dogge auf Reise durch Russland, dem Traumland aller Artistik. Damals führte man Dressuren noch im Käfigwagen durch. Sedaber war dann der Erste, der mit Freiheitsdressuren in der Manege begann. Später dressierte er auch zu Pferde den ersten Königstiger. Mit 12 Löwen gastierte er 1897 im Zirkus Albert Schumann in Zürich. Und dort erreichte ihn die Einladung des abessinischen Negus Negusti Menelik II. Nach Addis Abeba zu kommen und 12 frisch eingefangene Löwen zu dressieren. Als er ankam, sah er sich nicht 12, sondern 28 gegenüber. Als er innerhalb von 11 Tagen 3 davon dressiert hatte, machte der Negus ihm alle 28 zum Geschenk. Einige davon gehörten später dann zu der berühmten 25-Löwen-Gruppe, der größten der damaligen Zeit, die Seth noch im Holzbau des alten Frankfurter Schumann vorführte. Sein Glanzstück war, dass er zum Abschluss den 447 Pfund schweren Sultan, wie einen Pelzkragen über die Schultern gelegt, aus der Manege trug. Dreimal in seinem Leben war Julius Seth von Löwen angefallen worden. Das erste Mal in Barcelona, wo man ihn mit 17 klaffenden Wunden aus der Manege trug, das zweite Mal während einer Nero-Pantomime im Pariser Hippodrom, beinahe hätte man ihm damals ein Bein amputieren müssen, und das dritte Mal passierte es ihm im alten Frankfurter Schumann. Mitten in der Nummer bekam der Löwe Romeo einen Koller und ging wutbrüllend zum Angriff über. Weder Worte noch Schläge fruchteten etwas. Mit knapper Not entkam Seth aus dem Käfig. Noch während der Vorstellung ließ er Romeo von Albert Schumann erschießen. An Joe Hodgini schließlich, den dritten und mit damals 40 Jahren jüngsten Gründer, werden sich sogar noch viele derer erinnern, die heute erst im besten Heiratsalter stehen. Bis gegen Ende des Zweiten Krieges nämlich lehrte er den Jüngsten das Reiten auf kleinen Ponys auf einer ebenso niedlichen Kinderreitbahn im Frankfurter Zoo. Mit Julius Seth, der sich später über viele Jahre mit ihm in die Leitung des Theaters teilte, verband ihn die Schwagerschaft. Beide hatten sie Artistenschwestern geheiratet. Hodgini die prima Ballerina Bertha Happe. Mit ihr gemeinsam trat er in den berühmten Schumann-Zirkus-Pantomimen auf, die er gleichzeitig als Gestalter und Regisseur betreute. Mit schlohweißem Haar war der gebürtige Engländer und Wahlfrankfurter noch im hohen Alter, er starb 85-jährig im Jahre 1950, eine blendende Erscheinung, der man gern glaubte, dass er als Jüngling in Wien bei einer Herrenschönheitskonkurrenz den ersten Preis bekommen hatte. Weltruhm hatte er als Jongleur zu Pferde erlangt. Nie trat er anders auf als in seidenen Blusen, die er sich aus Damentüchern nähen ließ, die ihm in die Manege geworfen wurden. Phänomenal aber war seine Sprungkraft, die ihn befähigte, mühelos über 14 Pferde, zeitweilig sogar über 16, hinwegzusetzen. Und als eines Tages der französische Gesandte in Kopenhagen mit seinem englischen Kollegen wettete, Hodgini würde nicht springen, wenn sie sich mit hoch erhobenen Zylinderhüten hinter die Pferde stellten, da verlor er haushoch, denn Hodgini zögerte keinen Augenblick und schaffte auch das. Innerhalb des vergangenen Jahres wurden 400 Vorstellungen gegeben. Die tägliche Besucherzahl bewegte sich zwischen 3.500 und 4.000 Personen. Insgesamt 1,5 Millionen sahen das Programm des Hauses. Das war das stolze Resümee, das die Direktion nach einjährigem Bestehen des Schumann-Theaters ziehen konnte. Sehr zur Freude übrigens auch des Stadtkämmerers, bei dem das mit immerhin 60.000 Goldmark Billettsteuer gut zu Buche geschlagen hatte. Den stärksten Zuspruch hatte natürlich das Zirkusgastspiel Albert Schumanns gefunden, der mit 500 Mitwirkenden und 2 Musikchors angerückt war, um eine Sportpantomime, der Tag des englischen Derbys, zu geben. In ihrem Mittelpunkt sah man hier zum ersten Mal die Tochter des Zirkuskönigs, die jugendliche Schulreiterin Dora Schumann, die später, ganz in Weiß gekleidet, auf einem Lipizzaner reitend, als die weiße Dame der hohen Schule berühmt werden sollte. Anschließend ging in Szene das größte, prachtvolle Manegestück der Gegenwart mit hier noch nie gesehenen Licht- und technischen Effekten. Eine Nordlandreise. 7 wunderbare Akte und die märchenhafte Schlussapotheose. Im Strahle der Mitternachtssonne. Besonders hervorzuheben. Der phänomenale Skilauf von der höchsten Spitze des Zirkus, ausgeführt von extra dazu engagierten Norwegern. Ein geschäftlicher Reinfall, dagegen ein Ereignis von hohem künstlerischem Rang, waren gleich im Anschluss an das Zirkusgastspiel die Operettenfestspiele gewesen, die unter der Leitung von Maximilian Morris, Oberregisseur der Berliner Komischen Oper, stattfanden. Das berühmteste Bühnenausstattungshaus Europas, Baruch & Company in Berlin, hatte die Kostüme, Dekorationen und Requisiten geliefert und musikalisch waren sie von dem königlich-württembergischen Hofkapellmeister Professor Josef Helmersberger betreut worden. Man hatte die schöne Helena und Orpheus in der Unterwelt gegeben. Es ist schwer, sich heute noch von der Qualität des Varieté-Programms dieses ersten Schumann-Theaters einen Begriff zu machen. Nirgends sonst sagen Namen späteren Zeiten so wenig wie gerade hier. Wer kennt noch Erna Kuschel, die urkomische, sozusagen die Claire Schlichting ihrer Zeit? Wer macht sich noch eine Vorstellung von den 7 heiligen Tschuntschusen? Oder wer weiß noch etwas von Constantino Bernardi, der als Verwandlungskünstler 2/3 einer Vorstellung selbst bestritt? Mr. Albers wird noch interessant, wenn man sagt, dass er 15 dressierte Eisbären vorführte oder Mr. Henriksen durch seine 16 Königstiger. Aber Miss Faller, die gefeierte Feuertänzerin, Willy Walden, Amerikas berühmter Kunstradfahrer und die vielen anderen Artisten, deren Kunst man nur noch verständlich machen könnte, wenn man sie bis in ihre Feinheiten hinein erklären würde. Halten wir es mit diesem ersten Jahr so, wie wir es bei unserem Streifzug durch die Geschichte des Schumann überhaupt halten wollen, greifen wir uns Typisches heraus und solches, bei dem sich noch heute eine allgemeine Vorstellung ergibt, eine Handvoll Namen, die noch heute klingen, ein paar wichtige oder amüsante Ereignisse dazu. Die zweite Varieté-Saison im September 1906 eröffnete ein Gastspiel, der Saharit. Auf ihre Tanzkunst hatte einst Franz von Lenbach seine unsterblichen Gemälde gedichtet. Das war schon fast Geschichte, als die Saharit dem Schumann erschien. Aber noch hatte ihr Tanz nichts von seiner Ursprünglichkeit und Kraft eingebüßt. Und leuchtender noch als die Rosen im Haar leuchteten ihre Augen, fast so schön, wie man sie gemalt hatte. Ein Blumenkorb so hoch, dass ihre höchste Fußspitze nicht heranreichte, wurde ihr nach der Premiere auf die Bühne getragen. Mit der Wahl seiner Reklamebegriffe war Direktor Seth nicht zimperlich. Phänomenal war sein Lieblingswort. Aber das entsprach wiederum durchaus dem Stil der Zeit, so wie man heute etwas ebenso schlicht als sensationell anpreist. Und so hatte er denn auch, als das Residenztheater auf der Neuen Zeil unter dem von früher her vertrauteren Namen Orpheum im März 1906 die Wiedereröffnung der Spezialitätenbühne mit einem außergewöhnlichen Sensationsprogramm ankündigte, auf die Schumann-Plakate schlank wegsetzen lassen, zur Feier der 100. Vorstellung extra Gala-Premierenabend. Das phänomenalste Weltstadtprogramm. Über jede Konkurrenz erhaben. Aber richtig lustig wird die Sache allerdings erst, wenn man weiß, mit wem damals das Orpheum sein Spezialitätenprogramm wieder eröffnete. Mit Otto Reuter. Der hatte hier schon 1897 debütiert und war mehrmals reengagiert worden. 2000 Mark hatte er im Jahr 1897 bekommen. Nun, im Jahre 1906 ging es schon um gut fünfmal so viel, womit der Orpheum-Direktor Max Bruck den Schumann-Direktor Julius Seth im Kampf um Otto Reuter überbieten musste. Ein gutes Jahr später aber, im September 1907, stand der Große aus Gardelegen dann doch zum ersten Mal auf der Bühne des Kolossalbaus am Hauptbahnhof. Diesmal sogar mit lokalpatriotischen Reimen auf den Ebelwein, den langen Franz, die wandernde Eibe und mit der Pointe, es gibt nur ein Frankfurt am Main. Bei 15.000 Mark, die Seth hingeblättert hatte für 4 Wochen, war das nur recht und billig. Es war Reuters höchste Gage in dieser Saison. Onkel Fritz aus Neuruppin ging spazieren in Berlin. Er ging durch alle Straßen und sah sich allen an. Er blieb auch manchmal stehen, da kam ein Schutzmann ran. Der sagte, bleiben Sie hier nicht stehen, Sie müssen auseinandergehen. Da sprach mein lieber Onkel, herrscht Ordnung in Berlin. Wir machen auf der Straße, was wir wollen in Neuruppin. Im September des Jahres 1906 hatte im Orpheum noch ein weiterer Künstler debütiert, der später wie Reuter so manchem Schumann-Programm zur Zierde gereichen sollte. Sylvester Schäffer Junior, gerade 17 Jahre alt, Spross einer alten Artistenfamilie, aber bereits ein vollendeter Universalkünstler von einem heute nur noch schwer vorstellbaren Format. Als er im November 1909 zum ersten Mal die Schumann-Bühne betrat, da arbeitete er geschlagene 1,5 Stunden pausenlos hintereinander und hielt alles, was Augen und Ohren hatte, fest in seinem Bann. Er begann als Kartenkünstler, malte mit wenigen sicheren Strichen ein hübsches Bild, faszinierte als japanischer Jongleur, amüsierte in einer köstlichen Biedermeier-Studie, ritt makellos spanische hohe Schule, führte eine allerliebste Hundedressur vor, produzierte sich als Violinvirtuose und gleich anschließend als Violinkomiker, bewies im kecken Jägerkostüm Treffsicherheit, bot endlich zum Abschluss in einer gymnastischen Szene olympische Spiele, Beispiele von erstaunlicher Körperbeherrschung, Geschmeidigkeit und Stärke, und in der beifallsumrauschten Apotheose zeigte er sich als globustragender Atlas. Sylvester Schäffer Junior war über Jahrzehnte der höchstbezahlte Artist. Was das bedeutet, das ermisst man daran, dass dem Italiener Fregoli, der im April 1910 im Schumann auftrat, für 14 Tage 60.000 Goldmark bezahlt wurden. Im Gegensatz zu Schäffer, der Universalkünstler war, war Fregoli hauptsächlich Verwandlungskünstler, aber auf diesem Gebiet von ebenso unerreichter Vielseitigkeit. Ein Zeitgenosse schilderte ihn so. Er nimmt es mit jedem alten Griechengott auf. Und wenn er es erst noch gelernt haben wird, die Gestalt eines Stiers anzunehmen, so wird er alle Frauen entführen können, die er heute einstweilen nur entzückte. Sein Wahlspruch lautet, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Und mit diesem Motto erscheint er, verwandelt er sich und siegt. Er beherrscht alle Rollengebiete, Liebhaber und komische Alte, Held und Sänger, Brettel, Stern und Hausknecht, Richter und Angeklagter, Engländer und Italiener. Er hat 100 Gestalten, 100 Gesichter, 100 Stimmen. Er jongliert, er tanzt, er dirigiert, musiziert auf allerlei Instrumenten. Spielt am Ende eine Gerichtsverhandlung mit 4 Personen und eine Liebesnacht. Ja, und das war das größte Rätsel? Mit 6 Mitwirkenden. Ja, er war eben der größte Verblüffer der Gegenwart. Wir schätzen, dass der Glückliche, der ganz droben in nächster Nähe der himmlischen Gefilde einen Platz erobert hat und der da behauptet, dass er alle Vorgänge auf der Bühne ohne Glas beobachten kann, dass dieser Mann imstande ist, mit unbewaffnetem Auge 3 oder 4 Jupitermonde deutlich zu erkennen. Das hatte ein Kritiker schon bei der Eröffnung des Schumann geschrieben. Man konnte es auch kürzer ausdrücken. Da oben in der Ränge, wo man schon halb in Griesheim sitzt. Oder auf echt frankfurterisch. Man sitzt auf der Juche. Nun, selbstverständlich hatten auch die Leute, die da in der Juche saßen, einen Anspruch darauf, ein Programm serviert zu bekommen, das sie ungeschmälert genießen konnten. Das machte sich in der Überbetonung der großen Schau- und Tanznummer mitunter sehr bemerkbar. Im Januar 1906 erschien Rosario Guerrero, Spaniens bedeutendste Tänzerin zu jener Zeit. Als sie im April 1910 noch einmal kam, da war ihre Leidenschaftlichkeit vielleicht noch dieselbe. Die Zahl ihrer Brillanten jedoch hatte sich sichtlich vermehrt. Cleo de Merode sah man hier im März 1909. Und man freute sich, dass die unzähligen Maler und Fotografen ihre Bilder so echt in die Welt hinausgeschickt hatten. Alles stimmte. Der lange, schmale Scheitel im schwarzen Haar, die sanft geröteten Wangen, der feucht verklärte Blick der dunklen Augen. Einen Monat vor ihr, im Februar 1909, hatte Olga Desmond, die vielgenannte, die skandalumwitterte, am Schumann debütiert. Und in vielen Tagebüchern dieses Monats mochte der Vermerk gestanden haben: Papi kam gestern erst spät nach Hause. Es ist schrecklich, wie er sich abarbeiten muss. Und nur noch diese abendlichen Vorstandssitzungen. So oder ähnlich hatte es übrigens auch schon im Januar 1907 dagestanden. Merkwürdig war nur, dass Papis Manteltasche so eigenartig ausgebuchtet war. Seit wann nahm man denn Ferngläser mit so einer Vorstandssitzung? Nun, wie dem auch sei, damals hatte die Französin Liane Dave gastiert. Die schneidige Künstlerin hat sich aus Paris Dekorationen und Kostüme kommen lassen, um ihre bisher einzig dastehende imposante Entkleidungsszene, die bei aller Originalität bis ins Kleinste dezent und vornehm ist, zu zeigen, verkündeten die Anzeigen. Und als Liane Dave eine Machire-Parodie tanzte, da konnte das Publikum dann auch mit einigem Recht mitsingen. Wenn meine Frau sich aussieht, wie die dann aussieht, wenn die sich wieder anzieht, was die dann ranzieht. Sehr beliebt waren damals Bronzeakte. Ob es sich dabei nun um nackte Schönheiten, notabene bis ins Kleinste dezent und vornehm, oder um ganze Schlachtengemälde handelte. Doch nennen wir noch zwei der vielumschwärmten Tanz- und Schauschönheiten dieser Jahre. Mabel May Young, ein Tanzstern aus China mit ihrem sensationellen Schlangenhalsband. Hätte man bei Mabel May Young aber gefragt, woher sie denn nun wirklich stamme, so hätte sie geantwortet: Eigentlich stamme ich aus Magdeburg. Und so verbarg sich denn auch hinter der Ex-Kaiserin der Sahara, die im Februar 1907 das Stadtgespräch von Frankfurt war, keine wirklich orientalische Ex-Majestät, obwohl der Zauber, den sie mit Kamelen und Dromedaren, mit Löwen, Kohlraben, schwarzen Dienern und Beduinen im schneeweißen Burnus entfaltete, fast darüber hätte hinwegtäuschen können, dass sie ja gar nicht ihren wirklichen Namen verbarg. Adele Morow vom K&K Privaten Theater in der Josefstadt in Wien. Lachen wurde auch damals schon groß geschrieben. Direktor Seth trachtete deshalb danach, mindestens ein Programm in jeder Saison ganz auf Lachen abzustimmen. Und zwar derart, dass jede Nummer, sei sie nun tänzerischer oder akrobatischer Natur, bis hin zu den Tierdressuren, einen humoristischen, grotesken, komischen Einschlag hatte. Doch sprechen wir von den Humoristen. Damals genügten zwei Worte, um helle Scharen anzulocken. Max Stadt kommt. Welche Berühmtheit Karl Maxstadt zu seiner Zeit war, das bezeugt eine Anekdote noch aus Orpheum-Tagen. Für seinen Auftritt als oberbayerischer Jodler hatte man ihm eine regelrechte Alpenszenerie gebaut, mit einem schrägen Holzsteg, den er hinuntergehen sollte. Doch Maxstadt sagte: Na, das tue ich fein nicht. Als unterbreche ich mir ja vielleicht ein Holz. Na, Direktor, wenn Sie unbedingt wollen, dass ich über die Stegerl gehe, da gehen Sie nur zuerst, damit ich sehe, dass es auch festgefügt ist. Und widerspruchslos ging der würdevolle, stets auf das vornehmste gekleidete Direktor Josef Daubenthaler den Steg zur Probe hinunter. Er wusste, was er an Maxstadt hatte. Kein Varieté ohne Tierdressur. Erregend, bezaubernd, herzlich belacht, ungläubig bestaunt. Der von seinen Zirkusjahren her mit der Empfindungsskala des Publikums vertraute Seth wusste auf seinen Reisen durch ganz Europa die richtigen Tiernummern aufzuspüren und zu engagieren. Von den großen Nummern erwähnte ich im ersten Schumann-Jahr bereits Albers 15 Eisbären und Henriksens 16 Königstiger. Miss Orford gastierte mit ihren Elefanten, Miss Valethitas mit ihren einzig existierenden dressierten Leoparden, Kapitän Winston ließ Seelöwen reiten und der fixe Kölsche Jean Breckers seine Bärenradfahren und Rollschuh laufen. Und die kleinen Nummern? Da gab es radfahrende Kakadus und ein boxendes Känguru, schwierige Katzendressuren und verspielte Hundenummern. Der sprechende Hund Don kam im September 1911 ins Schumann und hat richtig Ruhe, Kuchen und Haben-Haben sagen können. Und Lora, der Wunderpapagei, der vollständige Couplets schmetterte. Er füllte das Haus 1913 einen ganzen August lang. Aber die Mode der Zeit waren gentleman-like erzogene Menschenaffen. Master Link, der kleinste Komiker der Welt, wie ihn die Reklame nannte. Konsul Peter, der schlichtweg berühmteste Menschenaffe. Monsieur und Madame X de Paris, ein possierliches Affenpärchen, und Prinz Charles, der in puncto Benehmen manchem fetter Mensch ein guter Hauslehrer hätte sein können. So erzählte Julius Seth seine Geschichte. Als ich die Direktion des Schumann-Theaters übernahm, gab ich meine Löwengruppe einem meiner Schüler. Er sollte mit ihnen eine Russland-Tournee absolvieren, die bereits abgeschlossen war. Jeden Tag wartete ich auf das Telegramm über die ersten Erfolge. Es kam auch eins. Auftreten unmöglich, Löwen krepiert, anscheinend vergiftet. Fast 10 Jahre hatte ich mit ihnen gearbeitet. Man kann sich vorstellen, dass mich dieser Verlust lange quälte. So beachtete ich auch das Angebot eines russischen Freundes wenig, der eines Tages zu mir kam und sagte, »Lieber Seth, Löwen konnten Sie dressieren. Glückt Ihnen das auch bei Affen? So ist der prächtigste und größte, den ich bisher gesehen habe, Ihrer.« Das war die Zeit, als mit Konsul Peter die Varieté-Losung Schimpanse aufgekommen war. Nun, eines Tages fuhr ich nach Hamburg, lernte dort einen Seemann kennen und kaufte ihm für 800 Mark ein lustiges Affenpärchen ab. Ich dachte, dass das ein gutes Geschenk für meine Frau sei. Es war gerade Weihnachtszeit. Aber ich hatte mich gründlich getäuscht. Über das Hin und Her zwischen meiner Frau und mir, was mit den beiden werden sollte, vergaßen wir abends, den Käfig zu schließen. Ich wage nicht zu beschreiben, wie unser Zimmer am ersten Weihnachtsfeiertag aussah. Ich möchte einen solchen Weihnachtsmorgen nie mehr erleben. Hinaus mit den Affen, pack dich zu ihnen! Das war der harte Befehl meiner Frau, als sie entdeckte, dass nicht nur Teppiche, Gardinen, Nippessachen hinüber waren, sondern auch mein Weihnachtsgeschenk, ein Karton mit Krawatten, zerfetzt war. Nun, ich brachte meine Schimpansen ins Schumann, und auf dem Weg dorthin fiel mir wieder das Angebot des Russen ein. Warum eigentlich nicht? Ich ließ mir den Raum, wo bei den Zirkusgastspielen immer die Ballettratten waren, als Affendressurzimmer einrichten. Und in 3 Monaten hatte ich sie tatsächlich soweit. Monsieur und Madame X de Paris konnten am Schumann debütieren. Erst Monate später, bei einem Gastspiel in Paris, wo mir der englische König nach der Vorstellung seine besondere Anerkennung für diese Dressur aussprach, wagte ich meiner Frau zu gestehen, Monsieur und Madame X sind die Zankäpfel unseres letzten Weihnachtsfestes. Als ich dann 8 Tage später in Petersburg war, da erstand mein russischer Gönner um 25.000 Mark im Zoologischen Garten für mich den prächtigen Menschenaffen. Und nach wiederum 2 Monaten war auch er bühnenreif. Im März 1910 stellte ich ihn im Schumann vor. Ein Gentleman, ein Künstler vom Scheitel bis zur Sohle, eben Prinz Charles. Ja, es ist wirklich an der Zeit, endlich von jenen Attraktionen zu sprechen, die das Schumann fast alljährlich über Wochen bis auf den letzten Stehplatz füllten. Die großen internationalen Ringkampfkonkurrenzen. Heinrich Weber, Meisterringer von Deutschland. Jules Bordelais, Weltmeister von Frankreich. Ali Mohamed, Meisterringer von Algier. Aksa, der australische Riese. Josef Mehmet, der türkische Kraftmensch. Omer de Bouillon, Meisterringer von Belgien. Romanov, Russland. Petrov, Bulgarien. Antonitsch, Bosnien. Axel Krug, Schweden. Das sind nur ein paar Namen von den vielen, die damals jedes Kind in Frankfurt kannte. Wer konnte, nahm sich ein Abonnement und ging jeden Abend ins Schumann, um nur ja keinen spannenden Augenblick zu versäumen. Und die anderen schrieben sich wenigstens den Punktestand am nächsten Morgen aus der Zeitung ab ins Notizbuch. Denn es galt geradezu als Schmach, nicht über den jeweils aktuellen Stand informiert zu sein. Erst als Zirkus zeigt der stolze Schumannbau seine ganze Schönheit. Wenn die strahlenden Bogenlampen die Manege, die 5000-köpfige Menge, die alle Reihen und Ränge füllt, blendend beleuchten, wirkt der ganze gewaltige Bau wie eine große, starke Einheit, die als fester Rahmen das bunte, abenteuerliche, prunkende Bild des Zirkustreibens umschließt. So hat es uns ein Augenzeuge überliefert. Und das ist, bei allen Fehlschlägen, die dem Schumann-Theater in der Zukunft noch beschieden waren, wohl das Schmerzlichste gewesen, dass es den Zirkus, für den es seiner ganzen Anlage nach in allererster Linie bestimmt war, im Ganzen nur 6-mal bei sich zu Gast sehen durfte. Als Albert Schumann 1907 auf 3 Monate zum 2. Mal gastierte, brachte er die berühmte gemischte Raubtiergruppe Richard Zavales mit, in der der Altmeister Königstiger, Löwen, Eisbären, Kragenbären und andere zusammengefasst hatte. Und als große Ausstattungspantomime des Jahres ging in Szene Sankt Hubertus, das größte Pracht- und Manegenschaustück mit rund 500 Mitwirkenden und 2 Musikchors. Mit einer Jagd auf lebende Hasen, Rehe, Hirsche, Fasanen, Kaninchen und Wildschweine. Und einer Steinbockjagd auf lebende Steinböcke. Clou von Sankt Hubertus war eine große Schlussapotheose, in der eine 100-köpfige Jagdgesellschaft, unter ihnen Monsieur Fontana, der König aller Jockeys, durch die Manege auf die Bühne zuritt und in einem dichten Hochwald, der darauf Platz gefunden hatte, verschwand. 1908 brachte Albert Schumann eine Wasserpantomime heraus, die thematisch an einen Erfolg des alten Renns anknüpfte, der lustige Heidelberger, dem modernen Studentenleben entnommen. Aber alles an Pracht und Ausstattung und technischem Aufwand bisher Dagewesene übertraf schließlich 1910 das Manege-Schaustück Golo, der Seeräuber und Mädchenhändler, für das eigene Textbücher ausgegeben wurden, die über den Gang der Handlung informierten, bis hin zu jenem grausam echt wirkenden Illusionsakt, in dem ein Riesenelefant als Urteilsvollstrecker einen zum Tode verurteilten Sünder zertrampelte, dass es durch das weite Riesenrund nur so krachte. 1912 und 1913, bei den letzten beiden Gastspielen, lag das Schwergewicht bei den zirzensischen Darbietungen, die allerdings bei dem schon damals immer heftiger werdenden Wettbewerb der Zirkusgroßunternehmen eine Höhe der Leistungsfähigkeit erklommen hatte, die nur die rücksichtslose Auslese des Besten herbeiführte. Nur ein Beispiel, die Todesfahrt, Albas freie Kopffahrt auf dem Drahtseil. Varieté zwischen Frühherbst und Frühjahr, Zirkus, Operette, Ringkämpfe und andere Gastspiele zwischen Frühjahr und Spätsommer, alljährlich im Winter große Märchenspiele, das war der, freilich nicht immer genauso auf das Datum eingehaltene Rhythmus des Schumann-Programms. Erinnern wir uns noch einige Ereignisse, die aus diesem Rahmen herausfielen. Zur Reichstagsstichwahl im Februar 1907 sprach August Bebel im Schumann. Und selbst dieses Haus war zu klein, die Menschenmassen zu fassen, die ihn hören wollten. Damit war das Haus zum ersten Mal zur Arena politischer Auseinandersetzungen geworden. Würdige und weniger würdige, später, Sie wissen, waren auch Nichtswürdige, sollten ihm hier folgen. Dass Bebel in einer noch nicht ganz weggeräumten Faschingsdekoration sprechen musste, lag daran, dass das Schumann 2 Abende zuvor einen Subskriptionsmaskenball gesehen hatte. Der Frankfurter Volksmund hat diesem glänzenden Maskenball bereits den Namen der Millionärsball gegeben. Er wird Frankfurts gesamte Gesellschaft versammelt sehen. Und es kann gut sein, dass es sogar noch mehr gewesen sind, die sich an diesem 2. Februar 1907 in allen selbstverständlich feenhaft ausgestatteten Räumen gegenseitig auf die Füße traten. Nicht minder lustig ging es zu, als sich Frankfurter Bühnenkünstler zu einem Varieté-Nachtfest versammelten, dessen Reinertrag wohltätigen Zwecken zugeführt wurde. Das war am 3. März 1912. Um 11 Uhr fing es an. Ob es aufgehört hat, vermag nur der zu sagen, der das Ende erlebte. Das war nicht allen beschieden, denn von den 5000 Besuchern haben sich sicher einige totgelacht. Alles, was auf der Bühne Arme, Beine und Mund bewegen konnte, Oper, Schauspiel, neues Theater, Ballett, Orchester und Kapellmeister war dabei. Arthur Bauer produzierte sich auf seinem Schulpferd Applaus. Melita Heim entpuppte sich als eine prächtige internationale Varieté-Sängerin. Adolf Künzer zeigte staunenswerte Kunstschützenfähigkeiten. Jupp Gareiso alias Josef Gareis steuerte einen mimischen Akt bei. Clou des Festes aber war der intelligenteste Affe, dargestellt von dem lyrischen Tenor Gentner, der als Konsul Peter ein Vermögen hätte scheffeln können, wenn er eben nicht ein so guter Sänger gewesen wäre. Und schließlich traten die gefeierten Lieblinge der Oper und des Schauspiels auch noch zu einer intertheatralen Ringkampfkonkurrenz an. Josef Gareis, Robert Hutt, Erik Wirl, Paul Grätz, um nur einige zu nennen. Kurz, es war eine Mordsgaudi. Im Jahr zuvor, Oktober-November 1911, gastierte Rudolf Nelson mit seinem gesamten Ensemble im Gala-Foyer, Auftakt für ein paar Monate, in der das Schumann hier ein eigenes Kabarett-Ensemble unterhielt. Der Ringkampfkonkurrenz im Mai des gleichen Jahres 1911 war übrigens das bedeutsamste, weder mit Zirkus noch mit Varieté zusammenhängende Gastspiel dieser Jahre gefolgt. Max Reinhardt führte seinen viel bewunderten und viel gescholtenen König Ödipus in der Schumann-Manege und auf der Schumann-Bühne vor. Mit Alexander Moissi als Ödipus und Rosa Bertens als Jokaste und insgesamt 400 Mitwirkenden. Erst wollte er nur 3 Tage bleiben, aber der Kassensturm hielt ihn dann fast für eine Woche fest. Auf Reinhardts Ödipus folgte dann gleich der dramatische Schmachtfetzen Krone und Fessel. So wie 2 Jahre später, 1913, auf die Pantomime Sumurun, die der Komponist Victor Holländer selbst dirigierte, das schaurig schöne Stück der Fremdenlegion erfolgte. Auf solche Kontraste war das Schumann sozusagen geeicht. Wer sich den Fremdenlegionär ansah, der bekam draußen einen Werbezettel in die Hand gedrückt. Vergessen Sie nicht die neueste Schallplatte. Der Fremdenlegionär. Ein Melodram in seiner Schlichtheit so erschütternd und ergreifend wie das Stück, das Sie sehen. Selbstverständlich kaufte sich Oma damals die Platte. Und der kleine Enkel, bereit, sich zu Tränen rühren zu lassen, spielt sie ihnen nun etwas abgenutzt vor. Fern von der Heimat in dem wüsten Sande steh ich als Legionär in Frankreich stolz. Ihm gab ich meine Lebenskraft. O Schande für eine Handvoll gleißnerisches Gold. Im Sonnenbrand verdorrt sind mir die Knochen, das Fieber rast mir höllisch durchs Gebein. Im besten Mannesalter schon gebrochen, wurd mir das Dasein nur zur Qual und Pein. Tja. Und von noch etwas Schumann-typischem muss ich erzählen. Von den kinematografischen Vorführungen am Schluss eines jeden Programms. Das heißt, es war nicht nur Schumann-typisch, es war typisch für fast alle Varietés, seitdem die Gebrüder Sladanowski im November 1895 im Berliner Wintergarten die ersten lebenden Bilder vorgeführt hatten. Man zeigte, was gerade aktuell war. Zeppelins Ankunft in Berlin, Bilder vom Kaisermanöver, vom Zarenbesuch in Friedberg oder von einer großen Wasserkatastrophe in Paris. Im März 1911 hatte sich das Schumann das Filmmonopol für den Boxkampf Johnson-Jim Jeffries sichern können. Und da erlebte man zum ersten Mal, wie nicht nur 50.000 Menschen um den Ring, der damals in Remo stand, dem Ausgang des Kampfes entgegenfieberten, sondern wie eine ganze Nation, die amerikanische, um Sieg oder Niederlage ihrer Heroen zitterte. Einmal gar wurde ein Streifen eigens für das Schumann gedreht. Das war im Jahr 1914, als sich der Entfesselungskünstler Elvin Neu in einem verschlossenen Koffer von der Schwanheimer Brücke in den Main werfen ließ. Man zeigte diese Szene vor dem Auftritt des Künstlers. Der Koffer versank, das Licht ging an und Elvin Neu stand auf der Bühne. Ja, und dann kamen die ersten Leinwandstars sogar leibhaftig ins Schumann. Aus Amerika Marco und Twins, die auch hier schon bestens bekannten, drüben längst berühmten Filmkomiker. Und im September 1913 zu einem 4-wöchigen Gastspiel der Star der Stars, Asta Nielsen. Sie produzierte sich in 2 Mimodramen, die ihr Mann Urban Gard gedichtet hatte. Prinz Harlekins Tod und Die Tochter der Landstraße. Zwei ziemlich blutrünstige Sachen, geadelt nur durch die große Kunst der Nielsen. Die Kinematografie spielte auch eine Rolle, als im März 1914 im Schumann ein Olympiasportfest stattfand. Man zeigte einen Film von den Stockholmer Spielen des Jahres 1912, wo die deutsche Jugend nur mäßig abgeschnitten hatte. 1916 müsse das ganz anders werden, erklärte der Präsident des Reichsausschusses für die Olympischen Spiele, Herr von Podbielski. 1916 müsse man die Amerikaner schlagen. Wir müssen ein starkes Geschlecht erziehen. Gesund an Körper, mächtig von Willenskraft, durchglüht von der Liebe zum Vaterland. Offenbar sehr aufmerksam lauschte der Generalsekretär des Olympischen Ausschusses der Rede. Er fand sie gut, denn schließlich hatte er sie verfasst. Ihr Schlusswort lautet: Frankfurts Jugend vor die Front. Ja, ein paar Monate später hieß es dann statt vor an. Gewitterwolken lagen schon in der Luft, als im Januar 1914 Salerno, der weltbeste Jongleur, vor Rastelli im Schumann-Theater auftrat. Sein glänzendster Trick war, dass er Zitronen hochwarf, die von hinterher gewirbelten Messern in der Luft fein säuberlich zerteilt wurden. Die Messer fing Salerno elegant wieder auf. Salernos Balancierkunst weckt den Wunsch, man möchte ihm die diplomatische Laufbahn eröffnen, damit das europäische Gleichgewicht endlich den richtigen Händen anvertraut ist. So schrieb damals unser schon oft zitierter Kritikus, um im März dann für lange, lange Zeit zum letzten Mal feststellen zu können. Zu einem wahren Volksfest entwickelte sich der Empfang des seit langem wieder einmal im Schumann zu Gast weilenden, ungekrönten Königs des Varietés, des unvergleichlichen, unvergesslichen Otto Reuter, der ein paar Monate später allen Grund haben sollte zu singen. Die Zeiten sind heute recht sonderbar. Das Wundern verlernt man ganz und gar. Drum denke ich eh für alle Mal, was doch passiert, ist mir egal. Und geht doch allen zu Kreuz und quer. Ich wundere mal über gar nicht mehr. Ich kaufte mir kürzlich Ledersohlen. Meine Frau ließ gerade ein Büffstück holen. Das Büffstück war zäh und die Sohlen weich. Drum kochte die Sohlen, ich fragte gleich, ob das Büffste glaub ich noch heute mehr. Ich wundere mal über gar nicht mehr. Sie hörten die Sendung Im Schumann zu Frankfurt, ein Streifzug durch die Geschichte des weltberühmten Varietés aus dem Jahr 1958. Dies war der erste Teil einer dreiteiligen Serie zur Geschichte des Schumann-Theaters in Frankfurt, die Jahre 1905 bis 1914. Autor war Hans-Gerhard Müller. Regie führte Heinz Steffen. Sprecher war Walter Andreas Schwarz. Nächste Woche am Samstag hören Sie den zweiten Teil. Dann geht es um das Schumann-Theater und die Weimarer Republik. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag.